Grund Richtung falsch. Gefährdete vorzeitigen Spermakontakts. Neues Kondom verwendet. Neues Kondom verwendet. Aber ruhig. Wem sagst du das? Thank you. T'as l'air tout tendu. Regarde ton pote, il est cool, il a une super chemise en plus. Bon bah c'est bien parce que t'es sympa, mais tu me rends juste un petit billet quand même. Machst du diese Remix neu, weißt du? Machst du neue Musik? Weil dieses Lied, weißt du, jeder kennt dieses Lied schon lange, weißt du? Aber ich habe nicht viel Kollege Geld gemacht, weißt du? Aber jetzt machen wir einen neuen Remix davon, weißt du? Bringen wir raus mit korrekten Leuten. Dann verkaufen viel, weißt du? Ich kaufe mir eine fette BMW vielleicht, weißt du? Du weißt dann bestimmt, weil ich korrekte Hand, weißt du? Korrekte Hand, vielleicht eine korrekte Hand. Machst du Musik? Okay! Contact la Parfait. ihr schneller? Ja! Okay, gebe ich euch korrekte 160. Braucht ihr noch schneller? Ja! Ich gebe euch korrekte 180. Okay, Moment, Moment. Wie schnell braucht ihr? Nein! 250? Ich gebe euch korrekte 300. Braucht ihr noch schneller? Ich gebe euch korrekte 500. Jungs, wisst ihr was? Wir machen jetzt korrekte Taui klar. Ja! Monoklo, ist hier immer noch korrekte Atmosphäre oder was? Weißt du, ist immer noch korrekt hier, ist Frankfurt Konstabler Wache, weißt du, alles korrekt, Atmosphäre korrekt, weißt du, Material immer noch korrekt, viel Frauen, viel Kollegas, weißt du, ich geh korrekt immer. Nächste Station, Konstabler Wache. Korrekt, Lan, gib ich dir immer korrekt, weißt du, ich bin korrekter Mann.